Egal, wo sie sich gerade befinden, egal, wie alt sie sind, egal, was sie beruflich machen, all das, was sonst so zählt, Schulabschluss, politische Einstellung, alles wurscht, solange sie deutscher Staatsbürger sind, haben sie 20.000 Euro Schulden. Und wenn ich jetzt den richtigen Bildschirm aufmache und hingucke, dann kann ich mir angucken, wie diese Schulden wachsen. Das rechnet man sich aus, indem man einfach die aktuelle Staatsverschuldung von gut 1,6 Billionen Euro, also 1.600 Milliarden durch die Anzahl der Bundesbürger teilt, dann kriegt man diese Zahl ungefähr heraus. Das ist nichts Neues. Neu ist aber, dass es noch schlimmer werden wird als erwartet. Die Neuverschuldung für den Haushalt 2010 beträgt mehr als das Doppelte des bisherigen Rekords, nämlich 40 Milliarden Euro damals, 80 Milliarden Euro jetzt. Das sind alles Zahlen. Das sind auch alles Zahlen, die man sich als normaler Mensch gar nicht vorstellen kann. Aber es sind sehr hohe Zahlen und sie werden immer höher. Unsere Frage deshalb heute in unserer Debatte: Macht Ihnen die hohe Staatsverschuldung Angst? 00800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Das kostet nichts, da verschulden Sie sich nicht weiter, zumindest nicht aus dem Festnetz. Christian Fuchs aus Neustadt-Aisch ist unser erster Anrufer heute Nachmittag. Tag, Herr Fuchs. Guten Tag. Haben Sie Angst? Nein, also ich habe keine Angst vor der hohen Staatsverschuldung, solange sie nicht zur Kürzung im sozialen Bereich führt. Also die sozialen Ausgaben sollten also nicht angetastet werden. Aber genau das kann ja gut und gerne passieren. Jetzt gerade sicher nicht, weil wir auf eine Wahl zusteuern, aber später schon. Aber man könnte die Schuldenkrise benutzen, um andere alte Zöpfe abzuschneiden. Man könnte zum Beispiel die Zahl der Bundesländer reduzieren, von 16 auf die Hälfte. Oder man könnte Subventionen für Landwirtschaft und Bergbau reduzieren. Das könnte man dann endlich mal notgedrungen anpacken. Wie ist es mit Steuererhöhung? Also das lehne ich ab. Also ich zahle jetzt schon fast die Hälfte meines Gehalts an Steuern. Ich bin alleinstehend und 43 Jahre. Und von da aus also noch mehr Steuererhöhungen wäre auch ungünstig im Namen der Wirtschaft. Da ging ja der Konsum zurück und das wäre wieder für die Arbeitsplätze schädlich. Herr Fuchs, Sie klingen relativ optimistisch. Ich bewundere Sie ein bisschen dafür. Dankeschön. Und danke Ihnen, dass Sie angerufen haben. Jawohl, auf Wiederhören. Tschüss nach Franken. Wir gehen weiter nach Bad Düben zu Steffen Ludwig. Tag, Herr Ludwig. Ja, schönen guten Tag. Sind Sie auch so entspannt? Ich bin eigentlich auch sehr entspannt, weil ich weiß ja, dass ich auch noch 110.000 Euro statistisch gesehen auf dem Konto habe. Ja gut, wenn Sie jetzt das entgegenrechnen, machen Sie 90.000 plus, aber das sind natürlich... Und jedes Kind, was jetzt geboren wird, auch. Ja, aber mal ganz im Ernst, ich meine, das sind allerdings auch Summen 1,6 Billionen, 1.600 Milliarden. Können Sie sich sowas vorstellen? So richtig zwar nicht, aber ich kann mir das so vorstellen, dass die Spareinlage ist ja genauso hoch. Da ist doch jetzt, wenn immer von Steuern Erhöhung die Frage gestellt wird, dann müsste doch eigentlich auch die Frage dorthin gehen, wo tue ich Steuern erhöhen? Das heißt, Sie haben nicht wirklich 110.000 Euro auf dem Konto, sondern Sie meinen nur die Statistik. Ich kenne kaum einen, der das Geld hat. Glaube ich Ihnen. Ich danke Ihnen für den Anruf. Wir bleiben in Sachsen und gehen weiter zu Rolf Leistner. Der ist in Unterstützen Grün. Heißt das wirklich so, Herr Leistner? Ja, das ist so. Wo ist denn das in Sachsen? Das liegt in der Nähe von Wernesgrün, wo das Bier herkommt. Das ist schon Vogtland dann, das oder noch? Das ist das letzte Dorf im Vogtland, im Erzgebirge. Also doch. Herr Leistner, Angst vor den Staatsschulden. Machen Ihnen die Staatsschulden Angst? Also das ist einfach kein gutes Gefühl. Vor allen Dingen wegen Kindern, denen solch einen Schuldenberg zu überlassen. Ich bin der Meinung, dass es uns in den letzten Jahren eigentlich immer schrittweise besser ging. Und man könnte... Also ich denke, es wäre den Menschen zuzumuten, dass man da ein Stück zurückzutreten und dass den, also wichtig, denke ich, ist, dass man gleichmäßig zurücktritt. Mhm. Dass es nicht bloß wieder ein paar erwischt, sondern alle zusammen und dass man dann einfach, also weniger Schulden machen muss. Aber was halten Sie denn von folgendem Problem, Herr Leistner, das ich jetzt sehe, wenn man jetzt sieht, wie doch relativ gelassen, also so kam es mir teilweise vor, Milliarden zur Bankenrettung ausgegeben wurden und wenn man gesehen hat, welche, wie ich finde, für normale Menschen nicht mal mehr vorstellbaren Summen plötzlich irgendwie entweder da waren oder zumindest als Bürgschaft garantiert wurden. Also ich kann jetzt verstehen, wenn jetzt alle möglichen Leute, bei denen es um Hunderttausende oder um Millionen geht an Förderung oder ähnlichem sagen, warum soll ich denn jetzt verzichten, wenn für die anderen plötzlich Milliarden da sind? Also ich hoffe, dass ich dann nicht allzu plakativ klinge, aber ich denke, da haben wir als kleine Menschen haben wir da keine Ahnung. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass ganz viel Stagnation entsteht, wenn jetzt Banken wirklich kein Geld mehr zugeführt wird, dass dann viele Kleinunternehmer da aufgeben müssen. Aha. Das weiß ich nicht. Also einfach ausgedrückt, Sie haben schon so das Gefühl, Sie glauben da auch noch an das Gute und Richtige, dass es wahrscheinlich doch vernünftig war, die Banken zu retten. Ich weiß es nicht. Der Schuldenberg fühlt sich für mich einfach, der Schuldenberg fühlt sich für mich schlecht an. Das ist eine klare Aussage. Den richtigen Weg, den weiß ich nicht. Herr Leisner, ich glaube, das haben Sie mit vielen Politikern gemein, die sagen es mir immer nicht so offen. Ich danke Ihnen, dass Sie angerufen haben. Na, bitteschön. Tschüss nach Unterstützengrün. Also der Ortsname könnte vielleicht zum Schuldenabbau, wenn man ihn als Werbebegriff nehmen könnte. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Unsere Frage heute in der Debatte lautet: Macht Ihnen die hohe Staatsverschuldung, 80 neue Milliarden kommen da auf uns zu, bei 1600 Milliarden sind wir insgesamt schon, macht Ihnen die hohe Staatsverschuldung Angst? Das ist unsere Frage, die als nächstes jetzt schon wieder nach Sachsen geht. Das ist ein sächsisches Thema heute. Zu Dietmar Otto in Leipzig. Guten Tag, Herr Otto. Ja, schönen guten Tag. Wie ist das mit Ihnen? Haben Sie Angst wegen der Staatsverschuldung? Keine Angst. Warum nicht? Ich möchte mal was Philosophisches in den Raum stellen. Und zwar, wenn wir das einfach auf Null drehen, puff, aus, die Uhr steht. Die Schuld ist ja eigentlich in der Natur, also die Bodenschätze, und nicht dieses bedruckte Papier. Das ist Geld, das ist doch bedrucktes Papier. Und von den Banken wird verwaltet, wird spekuliert, Zins und Zinseszins. Und ist eigentlich lösbar durch die Menschen. Das heißt, die Philosophie hin oder her, Sie halten es ernsthaft für, sagen wir mal, bin mal vorsichtig, bedenkenswert, einfach einen Strich durch diese Zahl zu machen, 1,6 Billionen? Das ist für diese Uhr, das ist so interessant, die rast ja. Und was passiert, wenn wir von Null anfangen? Sachen, da passiert gar nichts. Denn Geld ist doch genug da. Wenn welches gebracht wird, dann wird welches gedruckt. Ja gut, ich meine, aber so funktioniert das ja nun nicht, Herr Otto. Wenn Sie das Geld einfach drucken, haben Sie die Inflation. Ja. Und das nützt Ihnen ja nichts, wenn Sie sagen, ich habe jetzt 100.000 Euro, aber die Folge ist, für 100.000 Euro kriegen Sie ein Mohnbrötchen. Aber das ist eben so ineinander verstrickt jetzt, das ist kaum noch lösbar. Das durch Spekulanten. Man sieht ja jetzt die Krise. Und Geld ist doch genug da. Es werden Kriege gemacht. Ja, Otto, ich nehme mal zur Kenntnis, Geld ist doch genug da, finde ich sehr optimistisch. Danke Ihnen für die Antwort. Wir gehen jetzt immerhin nach Thüringen. Ich habe nichts gegen Sachsen, aber es ist eine erstaunliche Häufung heute. Wir gehen nach Thüringen zu Michael Tichanow nach Erfurt. Habe ich Ihren Namen richtig ausgesprochen? Jo, richtig. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Macht Ihnen die Staatsverschuldung Angst? Angst kann ich nicht sagen, weil ich fühle mich nicht so, sage ich mal, bis jetzt direkt davon betroffen. Was mich aber beunruhigt, die Argumente, die zurzeit immer genannt werden, einmalige Lage, einmalige Finanzkrise und so weiter und so fort, wir sind gezwungen, das zu machen. Und ich denke mal, diese Lage haben wir schon mit Deutscher Einheit gehabt. Das war auch einmalige Situation. Mhm. Und wer sagt mir, dass das morgen bzw. dass diese Finanzkrise nicht nochmal auftritt, solange die Gesetze nicht diesbezüglich geändert worden sind. Ich glaube, es ist keiner davon gesichert. Deswegen diese Argumentation mit einmalig kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das heißt, Ihnen macht gar nicht mal nur oder so sehr Sorge, wie es jetzt ist, sondern Sie fürchten, es geht immer so weiter, weil wir haben ja genau das gab vor ein paar Jahren, hatten wir ja fast, also wir reden ja nicht davon, die Schulden abzubauen, aber wir hatten fast die Situation, keine neuen Schulden zu machen. Alle haben sich gefreut und das dauerte etwa 10 Monate, dann war das Thema vom Tisch. Genau. Und das läuft alles darauf hinaus, dass der Staat macht sich eigentlich Zugzwanglage steuern, wo er sich nicht mehr lenkbar macht. Das macht mir eigentlich mehr Sorgen. Das kann ich verstehen. Herr Tichanow, ich danke Ihnen, dass Sie angerufen haben. Danke auch. Schönen Nachmittag noch. Tschüss. Sachsen, Erfurt und nur Männer. Ich werde das jetzt nicht ganz schnell auswerten, sondern in Ruhe auf mich wirken lassen. Ich danke allen, die angerufen haben heute in unserer Debatte. Wir haben auch noch E-Mails. Ich komme leider nicht mehr dazu. Ich danke trotzdem herzlich dafür. Nächste Debatte natürlich wieder morgen Nachmittag. Heute in unserem Programm im Radio Feuilleton nach 16 Uhr noch einmal das Thema Neues Akropolis-Museum in Griechenland. Denn dieses Museum möchte gern etwas zurückhaben. Und darüber reden wir mit Günter Schauerte gleich von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.